Die Elite blickt zurück auf das Jahr 2023 und heute im Speziellen auf den Oktober. Ja, ein trauriger Monat möglicherweise, oder? Zahlenende? Na, schauen wir mal. Wer weiß. Also der richtig traurige Monat ist immer der November, das heißt für den Oktober besteht Hoffnung. Ich könnte den 17. Oktober für ein bisschen Hoffnung anbieten. Ich habe den 7. Oktober und er hat überhaupt nichts mit Hoffnung zu tun. Dann muss ich ja wieder die Kohlen aus dem Feuer holen, super. Also, darf man mit Kohle noch heizen? Ja, ich vermute mal, wenn du einen Kohlenofen hast. Perfekt, dann hole ich Kohlen. Und solange du ihn reparieren kannst? Ja, das kriege ich hin. Ja, dann, wie gesagt, du darfst ja alles reparieren. Ja, das. Dann erzähl mal, was am 7. Oktober so Trauriges passiert ist. Ich brauche eigentlich nur eine Überschrift. Ja. Terrorangriff der Hamas auf Israel. Ja. Und falls ihr euch im Dezember gefragt habt, warum machen die beiden eigentlich lustige Späße über Konflikte und Essen, also Essenskonflikte, weil ich auch jetzt eigentlich nicht wirklich Lust habe, über diesen Terrorangriff zu sprechen und über den Konflikt da unten, aber es ist so irgendwie, ja, keine Ahnung, das Ding, was halt einfach diesen Monat prägt. Das stimmt. Und das Schöne ist, an der Stelle können wir komplett unsatirisch sein, weil es ist einfach nicht lustig. Boah, da fallen mir jetzt auch keine Witze zu ein. Ja, ich habe nur eine einzige Anmerkung und die ist etwas, was mich so ein bisschen umtreibt, weil du als Konstruktivist ja damit auch immer eine Realität schaffst. Und zwar ist es immer diese eine Aussage, die irgendwie zu diesem Tag steht, bei dem Ereignis handelt es sich um den größten Massenmord an Juden seit dem Holocaust. Brauche ich diese Einordnung? Muss ich sagen, das ist seit dem Holocaust der größte Massenmord? Kann ich nicht einfach sagen, das ist der größte Massenmord an Juden seit 70 Jahren? Kann ich das nicht so einordnen? Muss ich dieses Bild quasi... Naja, du mit der Referenz auf die 70 Jahre machst du es doch eh. Dann kannst du auch den Elefanten im Raum benennen. Oder seit Staatsgründung. Kann ich, also das ist das Einzige, was mich an diesem Thema überhaupt noch irgendwie so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, weil, also konstruktivistisch die Frage beschäftigt, weil das setzt das ganze Ding möglicherweise für manche Menschen konstruktivistisch in ein Bild, wo du dann wieder ein viel, also das Ding ist nicht lustig und das Ding ist ein Riesenkonflikt und das Ding ist auch ein Konflikt, der darüber hinaus, über diesen Terrorangriff hinaus schon ewig in 3 Tage besteht und man kann da sich wahrscheinlich ewig in 3 Tage und im Grunde die Einordnung, dass es der größte Massenmord ist, da könntest du jetzt auch sagen, okay, der Yom Kippur-Krieg, also der erste Tag, an dem der Yom Kippur-Krieg losging, scheint wohl auch nicht so viele Tote gehabt zu haben. Ja. Denn da ist ja auch einfach an einem Tag losmarschiert worden, weil ja das ganze Land quasi im Ruhezustand war. Ja. Und ja, man kann das so einordnen, aber ich muss immer, weiß nicht, das ist so das Einzige, wo überhaupt für mich noch ein Fragezeichen momentan steht, wo ich mir denke, okay, da kann man vor allem. Sagt das, ist das eine deutsche Aussage oder ist das eine globale Aussage? Also sagen das wirklich alle in der Welt, so in, keine Ahnung, Pakistan, in Amerika, in Brasilien, wird das genau so berichtet oder ist das tatsächlich so ein typisch deutscher Satz, der es einfach für die Deutschen irgendwie greifbar macht? Ich weiß nicht, ob das in Pakistan überhaupt eine Schlagzeile ist, tatsächlich weil der Nahe Osten jetzt für Pakistan, glaube ich, nicht so die große Rolle spielt. Aber also der Historiker in mir sagt, ja, ganz klar gehört die Referenz dazu, weil ohne den Holocaust ist die ganze Situation da unten auch nicht zu erklären. Okay. Also, ja, das ist ein Ansatz. Ja, also ohne Holocaust wäre das Projekt Staat Israel sicherlich nicht in der mit der Konsequenz umgesetzt worden, die sich da umgesetzt hat, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall ist es faktisch so, dass es den Staat Israel auch deshalb gibt. Gut, ja, das sicherlich. Ich lese halt nur an der Stelle das Wort Massenmord, Holocaust in Kontext und hab halt einen industriellen Vernichtungsmodus zu einem Terrorangriff ins Verhältnis gesetzt. Und da tue ich mir dann auch schwer. Darüber lässt sich natürlich diskutieren, ja. Und genau, da steckt der Konstruktivist. Und ansonsten ist das Ding ein Massaker gewesen und ja. Aber das brauchen wir nicht diskutieren. Und ja, es ist nicht lustig. Richtig. Das sprengt diesen Podcast. Genau. Ich habe mitgebracht den 17. Oktober. Mhm. Am 17. Oktober wurde nämlich in Polen gewählt. Und Donald Tusk hat es tatsächlich geschafft, eine bürgerlich-konservative Mehrheit gegen die PiS auf die Beine zu stellen. War das am 17. Oktober? Ja. Ja, es gibt ja, also das polnische Wahlrecht ist ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber es ist relativ kompliziert, bis es ausgezählt ist, weil bei Wählen muss ja nicht einfach sein, das ist auch eine Herrschaftstaktik. Dann gab es ja dieses Verzögerungsspiel, dass der polnische Staatspräsidenten erst dem bisherigen Ministerpräsidenten nochmal den Auftrag gegeben hat, eine Regierung zu bilden, und das hat er auch getan und so. Deshalb haben wir erst vor kurz, irgendwann im Dezember erlebt, dass Donald Tusk sein Kabinett vorgestellt hat und die Vertrauensfrage gestellt. Mhm. Aber die Polen haben am 17. Oktober gewählt. Und tatsächlich hat, also man muss sich das mal, vielleicht ganz gut, dass es, man muss sich das mal klar machen. Also Donald Tusk, der ja polnischer Ministerpräsident war, dann aber einer dieser EU-Schergen ist, ne, der Gegend, und wir dürfen nicht vergessen, dass die PiS eine Partei ist, die durchaus EU-kritisch unterwegs war, der es dann geschafft hat, obwohl er so dämonisiert worden ist, in Polen tatsächlich wieder eine Mehrheit auf die Beine zu stellen. Und das auch noch lagerübergreifend. Das ist eine interessante Leistung. Ich bin nur irritiert, weil es war doch der 15., war doch der Sonntag, an dem gewählt wurde. Ich habe den 17. Oktober, aber das mag sein, dass ich da eine kleine Unschärfe drin habe. Okay, ja, weil Parlamentswahl war am 15. Oktober, dann Sonntag. Dann ist es der 15. Oktober, wahrscheinlich auf dem Smartphone vertippt oder sowas. Ja, okay, die Polen sind wie die Bayern, die gehen erst in die Kirche und danach wählen. Oder es könnte auch sein, dass am 17. Oktober das vorläufige amtliche Wahlergebnis da war tatsächlich erst. Das würde beim polnischen Wahlrecht gar nicht so unwahrscheinlich sein. Ja, das kann auch sein. Ja. Bis dann die Reiter aus Masuren in Warschau eingetroffen sind mit dem schriftlichen Ergebnis. Möglicherweise unter Umständen, ja. Ja, du musst ja wirklich bis ins Hinterletzte reisen da, also. Ja. Ja. Genau. Gut. Was denn? Ja, was? Ich sag doch gar nichts. Ich habe überlegt, nächstes Jahr in Masuren Urlaub zu machen, und ich überlege jetzt, ob ich auch wirklich reiten möchte. Ach, so um die Seen? Ja, da wollte ich wandern gehen, tatsächlich. Ach, um die Seen rumwandern? Ja. Na, dann nimmst du ein Pferd und reitest um die Seen. Dann wandere ich stelle ich mich auf den Rücken des Pferdes, wo das Glück dieser Erde liegt, und dann laufe ich auf diesem Pferd, während das Pferd um den See rum, oder wie? Na, wir können ja einen Betriebsausflug von der Elite machen, dann reisen wir nach Oldstühn, schön hinten so Masuren und uns anschauen, und dann können wir ja noch quasi, so weit ist das gar nicht, so Richtung Kaliningrad und einfach nur über die Grenze gucken und mal schauen, wie es da ist, ob da noch was ist. Ob da wirklich der letzte Russe schon abgezogen ist und verreckt. Du meinst, dass wir als zwei kleine Hobbits nach Mordor schauen? Naja, Kaliningrad ist ja wirklich die vergessene Enklave der Russen. Ja. Und Kaliningrad ist ja vor allem das tragische Opfer der Russen, weil es wollte ja auch keiner haben. Ja. Also mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben die Esten gesagt, nee, lass mal sein. Nee, war nicht Litauen. Genau, die Litauer wollten es nicht haben. Die Weißrussen wollten es auch nicht haben. Und das sagt schon einiges. Ja. Und die Polen wollten es auch nicht. Die Deutschen haben auch nicht im Traum dran gedacht, zu sagen, ach, Königsberg, ach schön, da können wir ein Museum machen für Kant. Wir haben gleich gemerkt, dass sich das international nicht vermarkten lässt. Oh, we have a Kant Museum. Genau. Ja, Beziehungsweise, man muss es ja immer anders aussprechen. Im Englischen würde man ja can't sagen. Also no, he can't. Ja. Do you know can't? You don't know can't. Can't touch this. Emmanuel can't. Ja, genau. Genau der. Genau, also ein elektronisches Handbuch, das es nicht kann. Genau, aber Emmanuel durfte nicht mitwählen. Also zum einen, weil er tot war und zum anderen, weil er halt Russe war. Der war halb Russe? Nee, wohnt in Kaliningrad, ist ja russisch. Ja, damals nicht. Ach, für was interessiert mich früher? Okay. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Genau. In den November. Für euch in der nächsten Folge, für uns nur ein Katzensprung wahrscheinlich. Ja, hoffentlich mit besseren Nachrichten. Macht's gut. Mal gucken. Tschüss.